Nous sommes restés imperturbablement neutres. Remporte une éclatante victoire. 21 sièges à la Chambre, 12 au Sénat. les ramassages de vie, les distributions de pain, les envois d'enfants en vacances. Fuck. Juden, Kanaken nickern, ob sie eine Negermuschi finden. Denn doch nicht gegen die Islamisten, das sind für uns keine echten Faschisten. Der nicht meiner Meinung ist, ist ein Nazi, in die Fresse wegballer. Mit der Uzi, alle Ostdeutschen sind sowieso Nazis, Rassisten, Faschisten. Ach, fick doch diese Christen. Jeder, der nicht meiner Meinung ist, ist ein Nazi, in die Fresse wegballer. Mit der Uzi, alle Ostdeutschen sind sowieso Nazis, Rassisten, Faschisten. Ach, fick doch diese Christen. Es wird gegen Recht, wenn die Klinge in mir steckt, dann ist es nur gut. Gegen braune Brut, das sind doch alles Nazis und die Guten sind ich, das bringe mich selber um, nur die Rechten, die sind dumm, bin ein echter Kommunist, der sein eigenes Messer frisst. Wie ein echter Kommunist, der sein eigenes Messer frisst. Ja. Es wird gegen Recht, wenn die Klinge in dir steckt, dann ist es nur gut. Kämpfe gegen braunen Hut, das sind doch alles Nazis und die Guten sind ich, das bringe mich selber um. Nur die Rechten, die sind dumm, bin ein echter Kommunist, der sein eigenes Messer frisst. Wie ein echter Kommunist, der sein eigenes Messer frisst. Ja. Deutschland ist bunt, weltoffen und tolerant. Doch wenn ihr nicht aufpasst, seid ihr bald fremd im eigenen Land. Deutschland ist bunt, weltoffen und tolerant. Doch wenn ihr nicht aufpasst, seid ihr bald fremd in eurem Land. Ja. Nazis und die Guten sind ich, das bringe mich selber um. Nur die Rechten, die sind dumm, bin ein echter Kommunist, der sein eigenes Messer frisst. Wie ein echter Kommunist, der sein eigenes Messer frisst. Ja. Finden Sie sich jetzt, liebe Mitbürger, für Ihre Bestrebungen ein, Gottheit, Islamisierung, Überzeugung für das Vaterland. haben prognostiziert, dass schon in den nächsten Jahrzehnten um das Jahr 2040, um das Jahr 2050 in allen mittleren und größeren deutschen Städten aus Deutschen noch Mehrheiten Minderheiten werden und aus islamischen Minderheiten die Bevölkerungsmehrheiten der Zukunft. Das wollen wir nicht, liebe Landleute. Unterstützen Sie uns jetzt. Noch ist es Zeit zu handeln. Noch haben wir das Geschick unseres eigenen Landes in unseren Händen. Unterstützen Sie uns jetzt. Es ist noch nicht zu spät, aber wir müssen etwas tun für unsere Zukunft. Vampirs aufgeständet, aus Ruinen legt er seine Todesdieben und beruht euch mit den Zielen. Er hat Durst, er hat Durst, diesen Durst nach dem Blut. Nur Glückloch und ein Holzflug befreit ihn von seinem Fluch. Die Zähne des Vampirs aufgestanden, aus Ruinen legt er sein und totes Leben und beruht euch mit den Zielen. Er hat Durst, diesen Durst nach dem Blut. Nur Glückloch und ein Holzflug befreit ihn von seinem Fluch. Befreit ihn von seinem Fluch hier. Sieh auch die Zähne in deinen Hals. Sauf das Blut ab, es war halb. Dein Kraulen schreit im großen Saal. Die Nacht ist kühl, das Mondlicht fall. Nun wirst du auch zu einem Vampir. Kein Mensch, sondern ein wildes Tier. Deine Klauen sind messerscharf. Er hat nach Menschen Blutbedarf. Die Zähne des Vampirs aufgestanden, aus Ruinen lebt er sein und totes Leben und beruht euch mit den Zielen. Er hat Durst, diesen Durst nach dem Blut. Nur Glückloch und ein Holzflug befreit ihn von seinem Fluch. Die Zähne des Vampirs aufgestanden, aus Ruinen lebt er sein und totes Leben und beruht euch mit den Zielen. Er hat Durst, diesen Durst nach dem Blut. Nur Glückloch und ein Holzflug befreit ihn von seinem Fluch. Die Zähne des Vampirs aufgestanden, aus Ruinen lebt er sein und totes Leben und beruht euch mit den Zielen. Er hat Durst, diesen Durst nach dem Blut. Nur Glückloch und ein Holzflug befreit ihn von seinem Fluch. Die Zähne des Vampirs aufgestanden, aus Ruinen lebt er sein und totes Leben und beruht euch mit den Zielen. Er hat Durst, diesen Durst nach dem Blut. Nur Glückloch und ein Holzflug befreit ihn von seinem Fluch. Verkauft, dieser Hölle wächst ein Kampf. Menschen muss befrieden, ist was der Dämon heut sprach. Ja, ganz viele wilde Untergänge haben die verbindet. Ganz viele Weise jämmerlicher existiert, kann schon sein, dass wir dazu nicht bereit. Unser Weg führt in die Hölle, bis das Ende aller Zeiten. Ich will spielen! Was? Voller Asche hauen, ich muss den in die Fresse hauen, yeah. Bleib verloren schauen, ich muss den in die Fresse hauen, yeah. NPD. NPD. NPD. NPD. Die Linke ist tot. NPD. Die nationale Kraft in Deutschland, in Mecklenburg, in ganz Europa hat Zukunft. Links hat abgewirtschaftet. Der Jugend gehört die Zukunft. Die Jugend ist national. Die Jugend ist deutsch in Deutschland, spanisch in Spanien. Und sie ist belgisch in Belgien, liebe Freunde und Kameraden. NPD. Deutscher, Deutschland ist dein. Lass es dir nicht nehmen. NPD. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Deutsche Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. NPD. NPD. Dumme Nutte, ich schlachte dich ab. Du bist ne dreckige Burgaslat. Deine Fresse verlangt nach meiner Faust. Die Schlampe, dir ins Gesicht hau. Dumme Nutte, ich schlachte dich ab. Du bist ne dreckige Burgaslat. Deine Fresse verlangt nach meiner Faust. Die Schlampe, dir ins Gesicht hau. Keine Religion, es war, das war mir schon immer klar. Alles sind nur Lügen, Sekten, sie vor der Wissenschaft verstecken. Keine Religion, es war, das war mir schon immer klar. Alles nur die Lügen, Sekten, die sich vor der Wissenschaft verstecken. Du redest mit einem Gott, ich schieß dir in den Kopf. Du dummer Religionendreck, verdienst einfach nur Spott. Euer Aberglaube ist lächerlich, der Jude frisst nen Messerstich. Der Christ bekommt ne Beule mit einer starren Drahtkeule, ja. Satan ist voll Knorkel, der Christ noch Kinderficker. Der Islam ist im Dreck, bringt uns den atomaren Winter. Bin ich den Papst in sein Gesicht, ist er der erste Pisschrist. Keine Religion ist wahr, das war mir schon immer klar. Alles sind nur Lügensekten, die vor der Wissenschaft verstecken. Keine Religion ist wahr, das war mir schon immer klar. Alles nur die Lügensekten, die sich vor der Wissenschaft verstecken. Halbe dir den Gott aus, schreib Gott aus deinem Kopf raus. Ihr dummen Seckenvieh, hau ich mit Hammern auf den Kopf drauf. Ich halbe dir den Gott aus, schreib Gott aus deinem Kopf raus. Ihr dummen Seckenvieh, hau ich mit Hammern auf den Kopf drauf. Satan ist voll Knorkel, der Christ noch Kinderficker. Der Islam ist im Brett mit uns den atomaren Winter. Keine Religion ist wahr, das war mir schon immer klar. Alles sind nur Lügensekten, die vor der Wissenschaft verstecken. Keine Religion ist wahr, das war mir schon immer klar. Alles nur die Lügensekten, die sich vor der Wissenschaft verstecken. Keine Religion ist wahr, das war mir schon immer klar. Alles sind nur Lügensekten, die vor der Wissenschaft verstecken. Keine Religion ist wahr, das war mir schon immer klar. Alles nur die Lügensekten, die sich vor der Wissenschaft verstecken. Wie lautet unser Satz auf eurem Milchroman? Wir müssen die Juden ausrotten! Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Nein, das heißt eine Schnauze! Halt, stopp! Bleib alles so, wie es hier ist. Nein, das heißt eine Schnauze! Halt, stopp! Die Ausrottung des jüdischen Volkes ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Jüdische Namen. Damit den Jud man sollt nicht kennen, tat bald er anders sich benennen. Ein Nathan heißt bald Jonathan. Herr Levin hängt einen Sohn sich dran, der Abraham lässt weg zwei A, sodass auf einmal Bram steht da. Doch andere sind besonders hell, verschwinden lassen auf der Stelle die fremden Namen sie und gleich gibt's Blüdern auch und Siebenreich und Veilchenblau und Löwenstein und Rosenholz und Rosenhain und Lindenstein und Blumenfeld und außerdem der Jude wählt von Tieren sich noch Namen aus, so heißt er Katz und Hirsch und Strauß und außerdem der Jude wählt von Tieren sich noch Namen aus, so heißt er Katz und Hirsch und Strauß. Und die Juden haben sich alle rechtzeitig auf die Stadt gemacht. Die Juden haben sich Sicherheit gebracht, ne? Und teilweise waren sie noch als Zuseher verkleidet mit einem Parteiaufzeichen und sind noch von der Polizei abgeführt worden. Sogar das, diese Frechheit erlangte sich noch. Aber das ist ja jetzt vorbei. Vorbei. Das mag sie das! Das mag sie das! Das Weltjudentum gesagt sein lassen! Wir machen gar keinen Hehl daraus. Wenn wirklich irgendwo in Deutschland, wenn irgendwo in Deutschland ein Feuerchen aufklimmen sollte, wenn irgendwo in Deutschland ein Feuerchen aufklimmen sollte, und das deutsche Volk hat einen sicheren Rücken und gewinnt den Krieg als den verlorenen Krieg. Im Ebenso will ich mich auch gleich einen Gedanken, der sicherlich gedacht wird, gleich beantworten will. Der Gedanke, der nämlich dahingehend gedacht wird, dass er sagt, ja, wissen Sie, dass Sie die erwachsenen Juden umbringen, das verstehe ich völlig. Aber wie können Sie Frauen und Kinder, die Judenkinder, auch hier in diesem Kreis, wieder in aller Offenheit, mit ein paar Sätzen versagen. Für die Nachgedanken, die Juden in unserem Bereich aufzuhalten. Und je weiter sich dieser Kampf ausbreitet, umso mehr wird sich mit diesem Kampf, das mag sich das Weltjuden umgesagt sein lassen, der Antisemitismus verbreiten. Er wird eine Nahrung finden in jedem Gefangenenlager. Er wird eine Nahrung finden in jeder Familie, die aufgeklärt wird, warum sie letztendlich ihre Opfer zu bringen hat. Und es wird die Stunde kommen, da der böseste Weltfeind aller Zeiten wieder wenigstens vielleicht auf ein Jahrtausend seine Rolle ausgespielt haben wird. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht.

für den Führer! Wir müssen die Gläubigen ausrotten. Wir müssen die Gläubigen ausrotten. Wir müssen die Gläubigen ausrotten. Wir müssen die Gläubigen ausrotten. Wir müssen die Gläubigen ausrotten. Schließlich akzeptieren wir in Deutschland ja auch nicht zwei, drei oder vier Ehefrauen oder etwa doch. Wir Integration.

Radikaler Islamisten, die ein ehemals so fortschrittliches Land zerstört hat. Hassan Rouhani und deine ganzen Mullah-Terroristen. Verrecke, du Wichser! Euer Volk hat genug Leid erleiden müssen. Religion und Staat ist etwas, was nicht zusammengehört. Ich bin derjenige, der das Attentat auf dich plante. Bald stecken drei Messer in deinem Rücken, eins in deinem Kopf und eins in deiner Fresse. Hassan Rouhani, Radikal Islamist. Ich bin der kranke Ficker, der dich bastard absticht. Schwulenmörder, doch hauptberuflich Terrorist. Du bist kein Präsident, sondern der, der vor mir rennt. Vor meinen Schwert. Er steckt zum Anschlag in deinen Eiern. Deine Dreckspolitik ist einfach zum Reiern, du Hurensohn. Du musst sterben, denn das ist dein einziger Sinn. Gottesstaat, dass ich nicht lache. Ihr vertretet nicht Gott, es gibt keinen Gott. Gott ist eine Wahnvorstellung, eine Halluzination. Ihr seid krank in der Birne, ihr habt euren Staat auf Basis einer Krankheit gegründet. Man darf keinen Staat auf Basis einer Religion gründen. Religion ist Schizophrenie, es ist eine Krankheit. Und Menschenrechte gibt es bei euch sowieso nicht. Ihr möchtet gerne erst Terroristenabklatsch, Steinigung, erhängen am Kran. Du denkst, du wirst Gottes Vertretung in deinem Mullah-Clan. Ich nehme mir das Messer, schneid dir beide Ohren ab, so wie tausendmal Evin. Weißt du noch, ich schieße dir in ein Knie, ein Riesenloch, schmeiße dich mit Steinen, denn ich will dich nur ausweinen. Säge dein meine Beine ab. Endlos sollst du leiden, erschließend wiederhole ich die Prozedur mit deinen scheiß Kollegen. Diese Wichser verbluten, die Kollegen von mir sind genau die gleichen Huren. Und dann schick ich die Leiche zum IS. Einen Juden und einen Moslem in einen Kartoffelsack steckt und dann mit dem Knüppel draufhaut, trifft man in jedem Fall den richtigen. Manchmal jage ich die Christen oder auch mal die Salafisten, doch darum soll's heute nicht gehen. Heute soll's sich ums Christenpack drehen, denn das tu ich ziemlich gern quälen. Ich bin der Antichrist, der Priesterfotze mit dem Kreuz auf den Schädel drischt. Auf den fucking Schädel drischt. Christenjagd, Christenjagd, jagt die Fotzen aus der Stadt. Christenjagd, Christenjagd, schlachte das Elende Wechselpark ab. Christenjagd, Christenjagd, block sie in ihr eigenes Blutbad. Christenjagd, Christenjagd, Christen müssen aus der Stadt. Christenjagd, Christenjagd, jagt die Fotzen aus der Stadt. Christenjagd, Christenjagd, schlachte das Elende Wechselpark ab. Christenjagd, Christenjagd, block sie in ihr eigenes Blutbad. Christenjagd, Christenjagd, Christen müssen aus der Stadt. Jesus Jünger, die Geistjünger zünden ihre Keuchen an. Christen erschießen, das ist motherfucking fun. Der Teufel applaudiert, Christen werden massakriert. Baller in diesen Mönch mit Schrot in seine Fresse und er ist tot, ja. Er ist fucking tot. Ja, das war eine lustige, sehr, sehr lustige. Christenjagd, Christenjagd, jagt die Furzen aus der Stadt. Christenjagd, Christenjagd, schlachte das Elende Wechselpark ab. Christenjagd, Christenjagd, block sie in ihr eigenes Blutbad. Christenjagd, Christenjagd, Christen müssen aus der Stadt. Christenjagd, Christenjagd, jagt die Fotzen aus der Stadt. Christenjagd, Christenjagd, schlachte das Elende Wechselpark ab. Christenjagd, Christenjagd, block sie in ihr eigenes Blutbad. Christenjagd, Christenjagd, Christen müssen aus der Stadt. Solidarity, a call to action, and a demand for adherence to duty. great, great movement for human renewal. Symbols are every bit as important as guns and money and manpower. Onward we will go, onward to the stars, high above the mud of yellow, black, and brown. So kinsmen, duty calls. The future is now. If months from now you have not yet fully committed yourself to the alliance, not only betrayed your race, you have betrayed yourself. So stand up like men and drive the enemy into the sea. Stand up like men and swear a sacred oath on the green graves of our sires that you will reclaim what our forefathers discovered, explored, conquered, settled, built, and died for. Stand up like men and reclaim our soil. Der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Irgendein blöder britischer Zeitungsblümel und erklärt, das müsste erst bestätigt werden. Der deutsche Wehrmachtsbericht ist bisher schon gründlich bestätigt worden. Es gibt doch wohl keinen Zweifel, dass wir die sitzende Polen mit den Polen und die britische Presse es anders behauptet haben. Und es gibt auch keinen Zweifel, dass wir in Norwegen sitzen und nicht die Engländer. Es gibt auch keinen Zweifel, dass wir in Belgien und in Holland erfolgreich gewesen sind und nicht die Engländer. Und es gibt auch keinen Zweifel, dass Deutschland Frankreich besiegt hat und nicht umgekehrt. Es gibt auch keinen Zweifel, dass endlich wir in Griechenland sind und auch wir nicht die Engländer oder die Neuseeländer. Auch auf Kreta sind sie nicht, sondern wir sind dort. Also hat der deutsche Heer das Gericht die Wahrheit gesagt. Und der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Wir stehen östlich von Smolensk. Wir stehen vor Leningrad. Und wir stehen am Schwarzen Meer. Wir stehen vor der Krim. Und nicht die Russen sind am Rhein. Dann haben sie ihre Siege jedenfalls nicht ausgenutzt. Sondern sie sind nach jedem Sieg 100 oder 200 Kilometer sofort zurückmarschiert. Wahrscheinlich, um uns in die Tiefe des Raumes zu locken. Der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Denn es gibt doch wohl keine Zweifel, dass wir die Sicht an den Polen mit den Polen und die britische Presse es anders behauptet haben. Und es gibt doch keine Zweifel, dass wir in Norwegen sitzen und nicht die Engländer. Es gibt doch keine Zweifel, dass wir dass endlich wir in Griechenland sind und auch wieder die Engländer und die Neuseeländer und auch auf Kreta sind wir nicht, sondern wir sind dort. Also hat der deutsche Heeresgericht die Wahrheit gesagt. Thank you. nicht. Menso und ihr habt keine Stolle Fitz. Die war schratisch und vernitzt. Und glaub es, Leute, ihr habt gesagt. Immer wieder antreten und wird immer schöner sein.

niederländische Hirn in einem niederländischen Staat vorzubereiten, seinen Platz in den künftigen Bund germanischer Staaten einzunehmen. Meine Ehre an Niederländer sagt mir, dass ein Volk, das ein Geist verleugnen würde und keine eigene Kraft mehr besitzen würde, als Mitglied eines Staatenbundes wertlos sein würde. Ich versichere Ihnen, dass das niederländische Volk nicht nur in der Vergangenheit zu etwas Großem imstande war, sondern dass auch heute, jetzt noch, jene geistliche und körperliche Eigenschaften in sich bewirkt, wodurch es unsere gute Führung in die weltliche Welt kurzer Zeit